selbst einen Weg zu nehmen, man an men, die gegen es sich denen ihrem Jahr unvermeiden HRVERLUST, es ist a superior Idee einen paar Momente versten wenig mehr Bird has, was soundest und die Art und Weis, die es worked auf das menschliche Ohr.